3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Der heutige Titel der Folge heißt Teile und Herrsche, Nahosten. Lösungen für Konflikte und Kriege in Nahost kann man nur dann finden, wenn man das in der Vergangenheit geschehene Unrecht in den Blick nimmt. Und dazu soll diese Folge einen Beitrag leisten. Und für diese ambitionierte Aufgabe begrüße ich meinen Kneipengenossen Harro. Hi. Und natürlich begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast, Karin Leukefeld. Ja, schönen guten Tag. Ein kleiner biografischer Überblick für unser Kneipenpublikum. Karin Leukefeld ist Journalistin. Sie studierte Ethnologie, Islam und Politikwissenschaften und ist ausgebildete Bücherhändlerin. Seit dem Jahr 2000 ist sie als freie Korrespondentin zwischen dem östlichen Mittelmeer und der persischen Golfregion tätig und seit 2010 ist sie in Syrien akkreditiert. Karin schreibt im deutschsprachigen Raum, in deutschsprachigen Medien, in Österreich, Luxemburg, der Schweiz und in Deutschland. Sie hat zahlreiche Bücher zum Thema Nahost veröffentlicht und ihr neuestes Buch ist erst kürzlich im Januar erschienen und heißt »Krieg in Nahost – Geopolitik, Verwüstung, Widerstand und Aufbruch einer Region«. Ja, Karin, möchtest du irgendwas ergänzen zu deiner Person, was ich vergessen habe? Nein, das ist ganz gut. Vielen Dank. Okay. Ja, also bevor die europäischen Kolonialmächte 1916 mit dem Sykes-Picot-Abkommen das Land unter sich aufteilten und künstliche Grenzen zogen, war die Region von der Levante bis zum Persischen Golf über Jahrtausende ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Das Zweistromland, Mesopotamien und der fruchtbare Halbmond waren Wiegen menschlicher Zivilisation, geprägt von hochentwickelter Landwirtschaft, Handel und kulturellem Austausch. Karin, wie prägten diese historischen Strukturen, Jahrtausende alte Beziehungen und der Handel die Region? Ja, das ist eine sehr lange Geschichte, weil sich das natürlich über einen langen Zeitraum hin entwickelt hat. Der Reichtum der Region war tatsächlich das Wasser. Und durch die sehr fortschrittliche Wasserkultur, die sich da entwickelt hat, entstanden neue Formen des Zusammenlebens. Es entstanden die ersten Städte in Mesopotamien, also im südlichen heutigen Irak. Und in diesen Städten entstand eine gewisse Ordnung, wie das organisiert wurde. Das ist eine sehr lange Geschichte. Vieles ist uns heute natürlich fremd. Aber in dieser organisierten Wohnform der Städte und auch der Entwicklung der Agrikultur, also der Landwirtschaft. Das alles war die Basis auch für die Entwicklung von Sprache, von Schrift, von Wissenschaft, von einer gewissen Technologie. Und das alles hat den Reichtum dieser Region geprägt. Und das war halt nicht nur im Zweistromland, das zog sich also über dieses Grenzgebiet, was wir heute als Grenzgebiet zwischen Syrien und Türkei kennen, bis hinunter ans östliche Mittelmeer und die ganze Küste hinunter praktisch bis zum Nildelta, wo ja eine andere Hochkultur auch entstanden war. Und die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Kulturen und Gegenden und der Bevölkerung hat einen sehr positiven Effekt auf die Entwicklung gehabt. Die haben also fantastische Sachen entwickelt. Man sieht das heute auch in den Kulturstätten. Die Archäologie ist in dieser Region seit Jahrhunderten eigentlich unterwegs und hat immer mehr erforscht und herausgefunden. Und dann wurde dieses Gebiet auch aufgrund der Lage zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Persischen Golf, es war ja praktisch wie eine Brücke zwischen Europa im Westen oder dem Mittelmeer und Zentralasien bis nach China hin. Das hat dann dazu geführt, dass es eine Handelsverbindung gab zwischen China und Europa, die alte Seidenstraße. Und dadurch gab es also einen ganz regen Austausch von Kulturen, von Religionen, natürlich auch von Philosophie, also die alte Philosophie der Region ist sehr vielfältig. Und so hat sich also eine Gesellschaft in dieser Region entwickelt, die manchmal ja bezeichnet wird wie so ein Mosaik. Aber jemand hat zu mir, also ein Gesprächspartner in Syrien hat mal zu mir gesagt, wenn wir ein Mosaik wären, dann wären wir wahrscheinlich zerbrochen in diesem langen Krieg oder in den vielen Kriegen, die es in der Region auch gegeben hat. Wir sind eigentlich eher wie so ein Teppich, wie so ein abgeschabter Teppich, der ineinander verwoben ist. Und das finde ich in der langen Zeit, die ich da in der Region unterwegs bin, fällt mir das immer wieder auf, dass man mit Menschen zu tun hat, die ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Land und auch zu ihrem Boden haben. Also das, denke ich, ist das Besondere an dieser Region. Diese Phase kam ja spätestens im 20. Jahrhundert zu einem Ende, also die koloniale Neuordnung. Das Credo der Kolonialmächte, teile und herrsche, zieht sich ja, man kann fast sagen, als blutroter Faden durch die Geschichte des Nahen Ostens und er zieht sich bis in die Gegenwart. Also starten wir vielleicht unsere Betrachtung der vor allem westlichen Einflussnahme mit dem Ausbruch auch des Ersten Weltkriegs. Welche Gemengelage finden wir denn im Nahen Osten zu dieser Zeit und vor allem welche Akteure müssen wir hier kennen? Wer hat Einfluss genommen, Karin? Ja, das ist wichtig, das in Verbindung zu bringen mit der Kolonialzeit, also mit den Kolonialstaaten, die eben halt damals im 19. Jahrhundert eine Hochphase erreicht hatten, also insbesondere Großbritannien. Es gibt ja diesen bekannten Ausspruch, Großbritannien war die Weltmacht Nummer eins, hatte ein Land oder ein Reich, wo die Sonne nie unterging. Also das muss man zwar weltumspannend. Und es war weltumspannend deswegen, weil Großbritannien tatsächlich über die Jahrhunderte hin die größte und stärkste Flotte entwickelt hatte. Also die Seemacht spielt eine besondere Bedeutung beim Ausbau von weltweiter Macht und natürlich Kolonialherrschaft. Und im 19. Jahrhundert prägten sich diese Kolonialreiche dann eben halt auch als imperiale Reiche und es entstand ein Konflikt, eine Konkurrenz zueinander. Die Hauptkonkurrenten waren, also Spanien, Portugal waren eigentlich schon geschwächt. Italien spielte auch eine Rolle. Es waren vor allen Dingen europäische Länder. Die Hauptkonkurrenten waren Frankreich, Großbritannien, das Deutsche Reich, auch Russland, das russische Zarenreich spielte eine Rolle und Österreich-Ungarn. Und wir hatten natürlich das Osmanische Reich. Also wenn wir über die Region des Mittleren Ostens oder des östlichen Mittelmeers sprechen, dann ist natürlich die Position des Osmanischen Reiches ganz wichtig. Das Osmanische Reich hatte sich ja seit dem 15., 16. Jahrhundert enorm ausgeweitet und war aber im Laufe des 19. Jahrhunderts immer weiter zusammengebrochen. Aus vielen Gründen. Und vor dem Ersten Weltkrieg war es so, dass absehbar war, dass das Osmanische Reich seine arabischen Provinzen verlieren würde. Also diese Gebiete, die bezeichnet wurden gerade auch als fruchtbarer Halbmond, dieses Gebiet Westasien, sagt man heute auch, ist auch geografisch der richtige Begriff zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Persischen Golf. Und die Briten mussten sicherstellen, dass sie über diese Region die Kontrolle behalten. Warum? Weil die Seewege, die um dieses Gebiet herum vorhanden sind, essentiell sind für die Kontrolle der Welt, des Welthandels, so wie man ihn damals im Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg kannte, zwischen Asien und Europa. Und wir haben da, also wenn wir auf die Landkarte gucken, haben wir den Indischen Ozean, wir haben den Persischen Golf, wir haben das Arabische Meer, Golf von Aden, das Rote Meer und dann Man erinnert sich ja auch an den Bau des Suezkanals, um eine Seestraße zu finden vom Roten Meer ins Mittelmeer. Also dieses ganze Gebiet wollte Großbritannien unter seine Kontrolle bekommen, vor allen Dingen auch, um seine wichtige Kolonie Indien erreichen zu können weiterhin. Und es gab aber eben diesen Konflikt mit den Franzosen und auch mit dem Deutschen Reich. Und wir haben vor dem Ersten Weltkrieg eine Konstellation, dass die Briten besonders mit den Deutschen, mit dem Deutschen Reich in einem Wirtschaftskrieg eigentlich schon war. Und dann sich eben das Deutsche Reich mit dem Osmanischen Reich verbündete, um deren Interessen in der Region Westasien, östliches Mittelmeer, zu bewahren. Und auf der anderen Seite sich die Briten mit den Franzosen verbündeten, um sozusagen dieses zerfallene Osmanische Reich und diese arabischen Provinzen für sich zu gewinnen. Das ist eine sehr umfangreiche Gemengelage gewesen. Russland spielte damals auch eine Rolle, hat sich also auf die Seite der Briten und der Franzosen gestellt. Sie hatten auch Interesse in der Region, aber nicht so ausgeprägt. Und mit der Revolution 1917, während des Krieges, ist Russland ja dann ausgeschieden, also hat sich zurückgezogen und hat auch gesagt, wir müssen unbedingt Frieden schließen. Also es gibt ja diese berühmte Schrift von Lenin auch, wo er sagt, was wir brauchen ist Frieden, um eben halt wieder aufbauen zu können. Und die Amerikaner sind dann damals in den Krieg eingestiegen. Das war 1917, während des Krieges. Ja, das ist vielleicht so am besten beschrieben, die Gemengelage. Also wenn man in die Kriegsjahre guckt, die Briten haben Verbündete gesucht in der Region. Und sie haben während des Krieges eben mit allen möglichen verschiedenen Akteuren Vereinbarungen getroffen, aber immer unter dem Aspekt, dass sie ihre Position in der Region sichern können. Da war auf der einen Seite die zionistische Nationalbewegung, die ihren Blick geworfen hatte mit dem Basler Zionistenkongress, mit dem ersten Zionistenkongress in Basel. 1898 war das, glaube ich, auf Palästina, wo sie einen eigenen Staat gründen wollten. Das war auf jeden Fall, die haben ja eine intensive Lobbyarbeit gemacht mit allen großen imperialen Mächten, auch mit dem Papst. Also sie haben sich mit jedem getroffen, um ihr Thema voranbringen zu können und Unterstützung zu bekommen. Die Briten haben mit ihnen verhandelt. Die Briten haben mit der arabischen Nationalbewegung verhandelt, die den Zusammenfall des Osmanischen Reiches eben für sich nutzen wollten und sagten, es ist an der Zeit, dass wir ein unabhängiges arabisches Reich bekommen. Wie immer das gestaltet werden soll, soll später ausgemacht werden. Und die Briten haben sich mit den Franzosen über das Gebiet geeinigt, um auszuschließen, dass es einen Krieg zwischen Frankreich und den Briten um die Region gibt. Ja, das war so die Gemengelage. Die Pariser Friedenskonferenz hat dann dieses Sykes-Picot-Abkommen, was zwischen den Briten und Franzosen abgeschlossen wurde, ein Geheimabkommen. Die haben das quasi übernommen für die Neuaufteilung der Region gegen den Willen der Bevölkerung. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, du hast gerade schon gesagt, die imperialistischen Mächte Großbritannien und Frankreich haben sich die Region im Nahen Osten aufgeteilt und haben da künstlich Grenzen geschaffen, eben ohne Rücksicht auf die Interessen der dort lebenden Bevölkerung. Und du hast auch gerade schon die zionistische Bewegung und die arabische Nationalbewegung erwähnt, an die es ja auch Versprechungen gab. Wie hat diese koloniale Neuordnung die gesellschaftlichen und politischen Strukturen der Region langfristig geprägt? Und welche ökonomischen Interessen verfolgten die imperialistischen Mächte damit? Ja, ich antworte da mal auf den zweiten Teil der Frage zuerst. Also die ökonomischen Interessen waren ganz klar die Kontrolle über die Seewege und über die Meerengen, die da waren. Also ich habe es eben erwähnt, Suezkanal, Rotes Meer, die Straße von Hormuz, den Zugang zum Persischen Golf und eben halt den Handelsweg nach Indien und nach Asien. Und deswegen spielten die Häfen eine wichtige Rolle, beispielsweise Gaza. Hat ja eine lange Geschichte auch als wichtiger Handelshafen in der Region. Und allein in Gaza hat es 1917 drei Schlachten gegeben zwischen den Briten auf der einen Seite, die unterstützt wurden damals mit australischen Soldaten, also es war wirklich auch der Weltkrieg in der Region, also die auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Osmanen mit den Deutschen. Die haben um Gaza, um den Zugang und die Kontrolle von dieser Stadt Gaza, 1917 gekämpft, denn es war sozusagen der Weg, den die Briten freimachen wollten, um nach Jerusalem zu kommen. Und mit der Kontrolle von Jerusalem eben auch die Region, also auch Haifa als Hafen kontrollieren zu können. Also die ökonomischen Interessen waren ganz klar, dass die Briten eben diese Seewege weiter kontrollieren wollten. Und sie haben dann versucht, sich mit den anderen Siegermächten des Ersten Krieges in gewisser Weise zu einigen. Die Einigung fand aber nicht unbedingt in der Region statt, sondern es gab ja auf der Pariser Friedenskonferenz und auch abgesegnet vom Völkerbund, der damals auch eine Rolle spielte, neu entstandenes Bündnis auf Vorschlag der Amerikaner. Sie haben Kolonien getauscht, also Gebiete getauscht, den Einfluss in Kolonien. Manche sind unabhängig geworden, andere haben eine Teilunabhängigkeit bekommen und es gab den Verlierermächten wurden Kolonien weggenommen, die dann unter die Kontrolle von anderen, also von den Siegermächten beziehungsweise von regionalen Bündnissen kamen. Das ist auch eine wichtige Geschichte für sich, die aber genauer auch nochmal angeguckt werden muss, weil das hat eben halt auch eine Bedeutung, finde ich, für die Gesellschaft jetzt in Deutschland. Also, dass man sich mal überlegt, wo hatte Deutschland überall Kolonien? Also, die hatten ja auch eine Kolonie in China zum Beispiel. Und was bedeutete das, dass Deutschland das verloren hat? Und wie ist Deutschland damit umgegangen und so weiter? Also, das alles spielt eine Rolle auch. Wichtig finde ich, was das Ergebnis für die Bevölkerung der Region. Denn die Amerikaner, die damals noch etwas neu waren auf dem internationalen politischen Parkett, viele wollten sich überhaupt nicht an diesem Krieg beteiligen. Auch der damalige Präsident eigentlich nicht, Woodrow Wilson. Sie hatten einen neuen Ansatz. Sie haben gesagt, eigentlich muss man, um Kriege zu vermeiden, also dieser Krieg, so haben sie gesagt, ist ein Krieg, um weitere Kriege zu verhindern. Also der Krieg, der sozusagen den ewigen Frieden bringen soll. Mhm. Und der Ansatz der Amerikaner war, man muss die Menschen fragen, was sie eigentlich wollen in diesen ehemaligen osmanischen Provinzen. Und deswegen gab es den Vorschlag einer Kommission, die dahin geschickt wurde, die King Crane Kommission, benannt nach ihren Führern, also den Leitern sozusagen der Kommission. Und die reisten durch diesen östlichen Mittelmeerraum und auch durch die Türkei. Und ich finde das sehr beeindruckend. Sie haben also allein in diesem Gebiet im östlichen Mittelmeerraum über 1800 Petitionen bekommen von der örtlichen Bevölkerung. Das muss man sich vorstellen. Die waren ja überhaupt nicht so gut organisiert wie heute zum Beispiel. Gar kein Internet, kein Telefon. Und also die Leute sind da hingegangen, wo die Kommission war. Es sprach sich herum. Und sie haben manchmal nur eine Seite abgegeben, also sehr kurz gefasst, was sie wollten. Und das war die komplette Ablehnung des Sykes-Picot-Plans. Sie wollten diesen Sykes-Picot-Plan nicht. Sie wollten Frankreich nicht als Mandatsmacht in der Region haben. Sie wollten keinen jüdischen Staat haben. Und sie wollten aus diesem Gebiet des fruchtbaren Halbmonds, also zwei unabhängige arabische Staaten machen, nämlich Syrien und Mesopotamien. Nicht teilen, nicht Palästina abteilen oder Libanon abteilen oder einen jüdischen Staat abteilen oder so, ne? Sie wollten dieses ganze Gebiet eben halt in zwei große arabische unabhängige Staaten aufteilen. Und das wurde ignoriert bei der Pariser Friedenskonferenz. Und das ist im, kann man schon sagen, also in dem regionalen historischen Gedächtnis eingegraben. Also dass sie sich von den Europäern tatsächlich betrogen fühlen in der weiteren Entwicklung. Also für unser Kneipenpublikum, das merkt schon, jetzt muss ich für die Folge wahrscheinlich ein paar Karten zur Hand nehmen. Das ist sehr hilfreich. Wer nicht genau weiß, wie die Sykes-Picot-Linie verlaufen ist oder sich nicht ganz sicher ist, welche Meerengen Karin eben angesprochen hat, das werden wir versuchen, irgendwie in der Kommentarspalten entsprechende Karten mitzuentwerfen und auch die von dir gerade angesprochene Wunschvorstellung der Bevölkerung, gibt es auch eine schöne Karte dazu, die das nochmal verdeutlicht, wo auch ein Kurdistan mit angelegt ist, mit einem entsprechenden Grenzen. Genau, und ein armenischer Staat, denn die Armenier waren ja auch im Ersten und vor dem Ersten Weltkrieg, also wurden verfolgt und ermordet durch die Osmanen. Also das ist, ja, das ist, war alles geplant. Also dafür brauchen wir noch ein bisschen visuelle Unterstützung, aber die findet ihr dann unten in den Kommentaren. Werfen wir jetzt einen Blick auf unseren Zeitstrahl, den wir hier gemeinsam entwickeln, in die britische Mandatszeit in Palästina. Da verschärft sich der Konflikt zwischen den Arabern und den Zionisten. Palästina wurde zu einem richtigen Schauplatz massiver Konflikte, eben zwischen diesen beiden Bevölkerungsteilen, also der palästinensischen Bevölkerung und der zionistischen Bewegung. Die zionistische Bewegung gewann Einfluss durch die britische Unterstützung. Und das führte auch zu wirtschaftlichen und politischen Spannungen. Das eskalierte, es wurden Streiks geführt, gewalttätige Auseinandersetzungen gab es. Und jetzt sind wir hier in der Kommunistenkneipe und was uns da natürlich auch immer interessiert, sind die Klassenverhältnisse. Die Klassenverhältnisse in dieser historischen Phase der britischen Mandatszeit. Karin, über diese kolonialen Machtzentren führten die eine Form der feudalen Herrschaft aus, in quasi der Peripherie ihrer Reiche, oder fand in dieser Region eine Proletarisierung statt, die die arabische arbeitende Bevölkerung in Lohnverhältnisse zwang? Also welche Klassenverhältnisse finden wir eigentlich in dieser britischen Mandatszeit? Das finde ich eine schwierige Frage, weil das auch eine Frage der Analyse ist. Also die wir können festhalten, dass die Bevölkerung in Palästina eine Agrargesellschaft war. Die Lebensverhältnisse waren in Dörfern, nicht in Städten. Also wir hatten zwar schon Ende des 19. Jahrhunderts und dann auch vor dem Ersten Weltkrieg zwar die Städte Jerusalem zum Beispiel oder auch Haifa oder in gewisser Weise auch Gaza, wo es Kontakte gab nach außen. Aber die Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung war Landbevölkerung und die gebildete Bevölkerung, das waren vielleicht die Lehrer, die an den Schulen unterrichteten, das waren Ärzte. Manche von denen waren in Kairo ausgebildet worden oder auch in Bagdad, weil ja vor dem Ersten Weltkrieg auch alles frei war, offen war. Und es gab Zentren, also wie Bagdad oder Kairo vor allen Dingen, auch Aleppo, wo es eben halt, wo die Bildung und Ausbildung fortgeschritten war. Die Verhältnisse in Palästina waren auch geprägt durch, ich sagte Agrarstrukturen, aber es gab natürlich auch Landbesitzer. Und diese Landbesitzer lebten nicht unbedingt in Palästina, sondern die lebten vielleicht auch in Kairo. Kairo war ein wichtiges Zentrum damals. Und die Verhältnisse waren so, dass die Bauern, die palästinensischen Bauern eben praktisch auch für die gearbeitet haben. Ja. Und es war, sie waren mit der gebildeten Klasse, sage ich mal, einem gewissen Bürgertum in den Städten, in Jerusalem vor allen Dingen, diesen Zuwanderern, die durch die zionistische Nationalbewegung kamen, nicht wirklich gewachsen. Also man muss sich klar machen, dass die Zuwanderer die zionistischen Zuwanderer aus Mittel- und Osteuropa vor allen Dingen kamen. Es war eine städtische Bevölkerung. Sie konnten überhaupt nichts mit dieser Landbevölkerung anfangen. Es gab zwar schon im 19. Jahrhundert Versuche, die waren kommunistisch geprägt tatsächlich oder sozialistisch geprägt, eine Art also Landleben in Palästina zu entwickeln mit den Palästinensern zusammen. Also eine gute Quelle für diese Zeit ist auch Ilan Pape, der israelische Historiker, der jetzt in England lebt, der sehr intensiv darüber geforscht hat und das auch sehr gut erklärt. Diese städtische Zuwandererbevölkerung war eigentlich, kam mit diesem Landleben nicht zurecht. Und so fanden wir sie, also sie haben auch Städte gegründet, auch vor dem Ersten Weltkrieg schon, die dann also sehr rasch angewachsen sind, weil die Zuwandererbewegung eben zugenommen hat und auch gesteuert wurde. Und insofern haben wir zwei völlig unterschiedliche Gesellschaften, die da sich gegenüberstanden. Also eine städtisch geprägte, bildungsorientierte, zionistische Bewegung in den Städten und die Landbevölkerung von Palästina. Dazu kommt, dass viele von den Zionisten, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sehen, während des Ersten Weltkrieges in den Armeen von Großbritannien oder Frankreich gekämpft haben. Sie hatten also auch eine militärische Ausbildung und sehr viel Kenntnis von der Region und auch von Plänen, also die da hinter diesen Waffengängen und hinter dem Krieg auch standen. Und sie haben dann ja ganz intensiv mit den Briten auch zusammengearbeitet gegen die Palästinenser. Das war auch ein Mandat. Das Mandat für die Briten in Palästina, wenn man den Mandatstext liest, da steht explizit, dass die Aufgabe der britischen Mandatsmacht in Palästina ist, den Aufbau einer jüdischen Heimstatt zu fördern und zu sichern, abzusichern, und zwar vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer. Daher kommt diese Parole from the river to the sea. Ja, weil das war Palästina eben, ging natürlich auch noch östlich des Jordanflusses und nördlich auch weiter, also weil es diese Grenzen ja so gar nicht gab. Aber das war der Auftrag vom Völkerbund an die Briten. Und insofern mussten die sich eben halt auch mit den Zuwanderern zusammen gegen die Palästinenser aufstellen. Und insofern finde ich es schwer zu sagen, war das jetzt ein Proletariat? Ich denke, es war ein ländliches Proletariat, die aber auch teilweise in feudalen Abhängigkeiten zu ihren eigenen Landleuten standen, also die Landowners, die Landbesitzer. Und wir hatten auf der anderen Seite eine städtisch geprägte Elite, Bildungselite, auch Bürgertum, die eben halt dort einwanderten. Ja, und es gab eine unglaubliche, wie soll ich sagen, es gab keine richtige Konfrontation, weil die Palästinenser, also die Landbevölkerung, eine völlig andere Herangehensweise hatte an Fremde. Also sie haben ja zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert, als die ersten kamen, haben sie also immer das Wasser mit ihnen geteilt. Ganz wichtig in der Region. Sie haben ja eine ganz andere Lebensweise gehabt, die nichts mit diesen industriellen Zentren oder der Klassenkonfrontation zu tun hatten, wie wir sie in Europa, wie sie sich in Europa entwickelt hat, mit der Industrialisierung. Die Industrialisierung hat ja so in der Region nie wirklich stattgefunden, ist auch verhindert worden. Das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob die Frage so einigermaßen beantwortet ist, aber vielleicht Also es ist natürlich eine schwierige Frage, die ein eigenes Thema wert wäre. Also wenn von auch der ländlichen Bevölkerung ein Mehrprodukt geschaffen wird, dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit diesem Mehrprodukt, wenn es nicht mehr rein subsistenzwirtschaftlich ist. Und das halt vollends zu ergründen, welche Form der Aneignung da stattgefunden hat und was, ob das eine kapitalistische Produktionsweise ist oder nicht, ob das eher feudale Bedingungen sind, das wäre wahrscheinlich eine analytische Aufgabe, der wir uns mal an anderer Stelle widmen können. Es gibt auch einen sehr guten Analytiker in dieser Frage, der heißt Ali Kadri. Er also hat sich sehr viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt und er würde das sicherlich sehr genau erklären können. Das ist sein Thema. Ja, da kann ich auf Bücher verweisen, die sind leider in Englisch. Ach, das kriegen wir hin. Jetzt springen wir wieder ein bisschen auf die nächste Marke auf unserem Zeitstrahl. Es kam der Zweite Weltkrieg. Der hat entsprechend die gesamte Region auch beeinflusst, zerrüttet. Und am Ende dieses Zweiten Weltkrieges stand nun mit der Gründung Israels 1948 auch die Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern. Diese Vertreibung als Katastrophe bezeichnet, als Nakba. Und dieser dann neu entstandene Staat expandierte durch militärische Eroberung weit über die ursprünglichen UN-Grenzen hinaus. Uns interessiert auch, wie setzte sich die Produktionsweise dieser Region zusammen und welche Märkte standen dann auch dem Kapital zur Verfügung, nämlich in dieser Zeit, also nicht mehr in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und der britischen Mandatszeit, sondern was bedeutete die Phase nach dem Zweiten Weltkrieg und der Staatsgründung Israels hinsichtlich der Märkte, der Kapitalakkumulation? Das hat natürlich auch viele geopolitische Machtansprüche, viele Implikationen, die damit reingehören, um diese Kapitalinteressen zu verstehen. Aber vielleicht versuchen wir es mal in den Grundzügen, Karin. Wie genau hat sich diese Situation nach dem Zweiten Weltkrieg verändert? Ich glaube, dass also nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen deutlich geworden ist, dass Israel eine Bedeutung hatte für die imperialistischen ehemaligen Kolonialstaaten Europas. Der ganze Aufbau, der stattfand mit europäischem Geld statt in Israel. Und die Landbevölkerung, also die ursprüngliche Bevölkerung, wurde, man kann schon fast sagen, versklavt. Also sie haben natürlich weiter angebaut, was anzubauen war, aber sie also die Grundlagen, die man jetzt auch für die Landwirtschaft braucht, wie zum Beispiel Boden, Wasser und also vor allen Dingen Boden und Wasser und natürlich die Arbeitskraft, das wurde zunehmend in den Dienst von diesem neu gegründeten Staat gestellt. Die ursprüngliche Bevölkerung war ja, man hatte ihr den Boden genommen. Sie wurden Flüchtlinge. Also sie hatten eigentlich nichts mehr. Und sie wurden Hilfsempfänger in den Flüchtlingslagern und konnten also insofern eine eigene Produktion auch gar nicht mehr gesellschaftlich Formen entwickeln, sondern sie waren, also diejenigen, die noch auf ihrem Boden lebten, waren damit konfrontiert, dass man ihnen ihren Boden abnehmen wollte, also man hat ihn gekauft von den Landbesitzern und damit war eben halt für die arbeitende Bevölkerung dort, standen sie praktisch einem neuen Landbesitzer gegenüber, der aber ganz andere Pläne hatte mit dem Land. Also insofern denke ich, diese Entwicklung von Israel nach dem Zweiten Weltkrieg war halt geprägt durch Geld, was aus Europa nach Israel kam, um dort eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und die ursprüngliche Landbevölkerung hat ihre Lebensgrundlagen verloren. Ist wahrscheinlich Also an dem Punkt, glaube ich, wurde auch sehr deutlich, dass es nicht um den Versuch geht, dass Zugewanderte mit der örtlichen Bevölkerung zusammenleben wollen, sondern es ging darum, dass man sich das Land aneignet. Also klassische Besatzung. Und man sprach ja auch von Siedlern, die eben halt eine neue Gesellschaft aufbauen wollten. Und ich insofern denke ich, dass man vielleicht am ehesten die Verbindung herstellen kann, also um herauszufinden, um was für eine Gesellschaft genau es sich eigentlich handelt, wenn man guckt, woher das Geld kommt, mit dem sie gearbeitet haben. Es war nicht selbst erarbeitet, sondern sie bekam es, um dort etwas aufzubauen, was dann in den Dienst gestellt wurde von den europäischen Staaten. Heute ist das viel deutlicher. Ne? Mhm. Die Palästinenser selber wurden, habe nichts eigentlich. Habe nichts. Ja, kommen wir auf unserem Zeitstrahl in die Zeit des Kalten Kriegs. Während des Kalten Krieges wurde der Nahe Osten zum Schauplatz von Stellvertreterkriegen zwischen dem Westen, der USA und der Sowjetunion. Und dabei wurden autoritäre Regime ebenso gefördert wie sozialistische Befreiungsbewegungen. Und wie beeinflusste der Kalte Krieg das Machtgefüge im Nahe Osten? Und welche Kriege erschütterten die Region in dieser historischen Phase? Man sagt für die Region, dass eigentlich die 50er Jahre, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Neuverteilung und der Neustrukturierung und dann Beginn des Kalten Krieges zwischen Ost und West, gab es so eine Zeit, wo sich die Staaten tatsächlich unabhängig entwickelten. Also es galt für Irak und für Syrien. Und für den Libanon, weniger für die palästinensischen Gebiete, weil die Situation für sie natürlich, ich habe es eben beschrieben, also vor allen Dingen durch Flucht und Vertreibung geprägt war. Aber in den Ländern Libanon und Syrien und Irak gab es so eine Phase von Unabhängigkeit. Also sie wurden unabhängig vom Mandat, vom französischen Mandat und vom britischen Mandat. Und das war so eine Aufbruchphase, die aber unterbrochen wurde durch Interventionen, vor allen Dingen der USA. Sie haben, also man kann es in allen diesen Ländern nachvollziehen, überall gab es Putsche, überall gab es, also in allein Syrien hatte, glaube ich, 13 verschiedene Regierungen oder noch mehr, also zwischen Ende der 50er Jahre und dann den 70er Jahren, eine gewisse Stabilisierung trat dann wieder ein mit dem Beginn des arabischen Nationalismus unter Nasser. Nasser und Ägypten hatten eine wichtige Rolle gespielt, wurde unterstützt von der Sowjetunion, die unterstützten auch Irak und Syrien, vor allen Dingen in der Produktion, in der Rüstungsproduktion, in dem Aufbau von Industrie, also eigene Fabriken auch für zivile Güter, also um eine Industrie tatsächlich aufzubauen. Und es war eine Aufbruchphase des arabischen Nationalismus, der eigentlich die ganze Region erfasste und die sich solidarisierten mit der Vertreibung der Palästinenser. Also mit den Palästinensern solidarisierten sie sich gegen die Vertreibung eigentlich. Ne? Es gab Parteien, die also die Mitglieder kamen aus der ganzen Region dieses fruchtbaren Halbmondes. Da spielt jetzt nicht so die Rolle, ob sie Iraker sind oder Syrer, sondern ihr Ziel war eben halt die Befreiung von Palästina. Also um sozusagen eine Rückumkehr, eine Umkehrbewegung irgendwie zu entwickeln. Das wurde Die Zeit war voll mit Intrigen. Also diese Parteien, die sich in den 30er Jahren, zum Beispiel Kommunistische Partei Syrien, aber auch im Irak, die Kommunistische Partei ist eine der ältesten Parteien, die sich da gegründet hat in der Region. Und dann hatten wir die Syrische Nationale Sozialistische Partei, die sehr viel Zulauf hatte und die ganz klar auch sich gegen Israel positionierte und für die Palästinenser und für ein, eigentlich für dieses Ergebnis der King-Crane-Kommission, also für ein unabhängiges Großsyrien, sagte man damals auch. Aber es gab unglaublich viele Intrigen und Interventionen von Seiten der Amerikaner, die also einen ganzen Stab von Wissenschaftlern da platziert haben, vor allen Dingen auch im Libanon, sodass also der politische Aufbruch in der Unabhängigkeitsphase nicht erfolgreich war, muss man sagen. Also und die ja, diese vielen Kriege und Krisen, es ist zu lang, die jetzt alle aufzuzählen, muss ich wirklich sagen. Aber die haben natürlich alle dazu geführt, dass auch andere in anderen Ländern sozusagen die Bevölkerung das Schicksal ereilte, dass die Palästinenser ereilt hat, als eben der Staat Israel da gewaltsam gegründet wurde. Also der Konflikt von Palästina hat sich ausgeweitet, auch durch die Anwesenheit von palästinensischen Flüchtlingen in diesen anderen Ländern. Die haben die ja aufgenommen, Jordanien, Syrien und Libanon vor allen Dingen. Es kam dann auch innerhalb der Gesellschaften zur Ablehnung gegenüber den palästinensischen Flüchtlingen, die man nicht haben wollte, weil sie in ihrer politischen Radikalität manchen einfach zu weit gingen. Also das führte dann wieder zu neuen Kriegen und Krisen, besonders im Libanon ist das zu verfolgen. Auf der anderen Seite gab es dann wieder eine Solidarisierungsbewegung mit den Palästinensern. Also so sind eigentlich die unterschiedlichen Staaten durch die Auswirkungen von dieser gewaltsamen Landnahme, sage ich mal, von Palästina durch Israel und mit Israel natürlich Europa, dass das unterstützt hat, also vor allen Dingen die Briten und die Franzosen, ist dieser Konflikt in den anderen Ländern eben halt, hat er zugenommen und hat die ganze Region erfasst. Die Befreiungsbewegung, ja, also es gibt eine lange Geschichte über Nasser und den arabischen Nationalismus, wie Nasser praktisch auch direkt von Geheimdiensten kontaktiert wurde und von unterschiedlichen, also viele Intrigen, wie gesagt, spielten da eine Bedeutung. Und das Ziel, gegen diese regionalen oder lokalen Widerstandsstrukturen oder Befreiungsbewegungen oder auch sozialistische Bewegungen anzugehen. Das Ziel war immer, dass man die Bevölkerung, das war das Ziel der Amerikaner, die da federführend waren in der Region. Sie hatten das von den Briten übernommen, da gibt es auch eine Geschichte drüber. Das Ziel war immer, dass man sich einigen sollte mit Israel. Seit dem Zweiten Weltkrieg ganz deutlich wurde das immer verfolgt und diejenigen, die praktisch das eigene Land behaupten wollten und die eigene Position, wurden verfolgt oder zerstört. Und ja, eine lange Geschichte von extremen Auseinandersetzungen und alles hat dazu geführt, dass alles, was vielleicht in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre gebaut wurde, mit Unterstützung auch der Sowjetunion, also ich sagte ja, Industrieanlagen, eigene Wirtschaft zu entwickeln, eine eigene Ökonomie zu entwickeln, wurde zerstört. als man spricht, also Wissenschaftler oder die das aus der Region heraus verfolgen, sagen auch, das ist eben halt eine gezielte Zerstörung der Ökonomie der örtlichen Bevölkerung gewesen in diesen Ländern. Ja, ihr merkt, wir haben uns heute einiges vorgenommen, aber mit Karin funktioniert es ja super, auch wenn du sicherlich zu jeden der Fragen einen eigenen Vortrag halten könntest. Ja, es ist sehr, also ich meine, ich sehe auch ein, dass es sehr kompliziert ist. Guter Vorschlag, die Karten auf jeden Fall dazu zu nehmen. Erleichtert das auch. Aber ich ermuntere auch dazu, sich mehr selber damit zu beschäftigen. Es gibt doch einiges an Veröffentlichungen dazu. Denn ich glaube, es ist ein Schlüssel auch für die Zukunft, wenn man die vergangene Entwicklung besser versteht. Und da drin eben halt immer wieder wird deutlich diese westlichen Interessen in der Region, also über diese lange Zeit hinweg, ja. Ja, wir kommen jetzt auf dem Zeitstrahl schon zum Ende des Kalten Krieges. Also der Kapitalismus hat gesiegt und breitet sich ungebremst aus. Diese unipolare Weltordnung wird von der USA angeführt und die westlichen Staaten, die setzen auf eine neoliberale Wirtschaftsform und eine zunehmende Militarisierung im Nahen Osten. Karin, wie veränderte das die Märkte in der Region im Nahen Osten? Also welche Rolle spielte die Rüstungspolitik bei der Aufrechterhaltung von Krieg und Krise auch in der Region? Die Regionen haben ja früher, oder nehmen wir mal das Beispiel Syrien, das kann man ganz gut sehen. Syrien war praktisch der Brotkorb für die ganze Region. Also Syrien ist ja so ein Agrarland und die haben überall hin exportiert. Die hatten so viel, also, und es war hervorragender Boden ist das, also auch die Golanhöhen, bevor sie also besetzt wurden von Israel. Sie haben also bis in die Golfstaaten geliefert, sie haben in die Türkei geliefert, sie haben in Irak und in Iran geliefert und auch in europäische Länder. Lebensmittel, vor allen Dingen Textilien, vor allen Dingen auch für die Region Medikamenten. Sie hatten eine sehr gute pharmazeutische Produktion, gute medizinische Ausbildung. Es gab wenig Schwerindustrie, aber zum Beispiel das, was man so für den Lebensalltag benötigt. Also sie haben jetzt keine Autos exportieren können, aber sie haben handwerkliche Fähigkeiten gehabt, die man in Europa geschätzt hat. Also sehr feine Möbel wurden hergestellt und auch sehr feiner. Der Seidenbrokat zum Beispiel, der in Damaskus entstand. Es gab ja auch eine Seidenproduktion in Syrien. Dorthin gebracht übrigens durch die Chinesen. Also Seidenbrokat hat der Buckingham Palace gekauft, um da die Möbel zu beziehen mit. Das muss man sich mal vorstellen. Also sie hatten schon eine wichtige Rolle in einer bestimmten Art der Produktion, keine Waffenproduktion. Sie haben ihre Waffen bezogen aus der Sowjetunion. Der Irak hatte eine eigene Waffenproduktion, eine Rüstungsproduktion, aber sie haben das, es ist ja auch verständlich, als neuer Staat, als unabhängiger Staat, dass man eben auch ein Verteidigungssystem haben will, dass man eine eigene Armee aufbaut und so weiter. Diese industrielle Basis wurde immer mehr zerstört. Am deutlichsten wurde das beim Libanon. Der Libanon, da wurde auch die Agrarwirtschaft zerstört. Libanon wurde von den Franzosen zu so einem Finanzzentrum ausgebaut. Man sprach früher von der Schweiz am östlichen Mittelmeer, glaube ich. Also es war für die Franzosen übrigens bis heute haben sie also da ihre Finanzgeschäfte sehr undurchsichtig. Und das verhinderte natürlich eine Produktion mit den mit dem Zusammenbruch dieses Systems im Libanon verloren die Leute natürlich auch ihre Ersparnisse und sie hatten keine eigene Produktion mehr. Das heißt, sie mussten also der Libanon muss unheimlich viel Lebensmittel importieren. Also Hassan Nasrallah hat das mal so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, was wollen wir eigentlich? Wollen wir weiter Brot aus Europa oder aus der Türkei importieren oder wollen wir unsere eigenen Bäckereien? Dafür brauchen wir aber auch unsere Weizenfelder. Ne? Also ein Gesprächspartner hat mal gesagt, aus Weizenfeldern wurden Schlachtfelder. Also es gab nur noch Krisen, die sich selber praktisch auch durch den Import von Waffen und Rüstungsgütern dann verlängert haben und die wurden aber dorthin importiert, vieles auch über den Schwarzmarkt. Das heißt, es waren Kriegs- und Krisengebiete, die das Geld generiert haben durch die Zerstörung. Es ist eigentlich unglaublich, dass durch die Zerstörung dieser Region eben halt Geschäfte angeheizt wurden, aber nicht in der Region, sondern im Ausland. Und das war natürlich Europa. Auch die Sowjetunion hat eben halt in den fünf, viele Waffen waren alte Waffen aus der Sowjetunion, aber der Rüstungsmarkt läuft ja auch über Osteuropa zum Beispiel sehr viel. Die Ukraine hat natürlich, Georgien, die haben alle eine Rüstungsproduktion, die alle eine Rolle da spielen. Da wird viel schwarz gekauft, also es gibt da auch sehr einen Markt, der bekannt ist, wenn man mal da hineintaucht, aber so in der Öffentlichkeit wenig vorkommt, womit die Kriege dann da befeuert werden. Was allerdings auffällig ist, ist, dass zum Beispiel die arabischen Golfstaaten, die wurden als Partner gesucht. Also viele Rüstungsbetriebe aus Europa haben ihre Rüstungsproduktion in die arabischen Golfstaaten verlagert, vor allen Dingen in die Arabischen Emirate. Wir haben da so eine Rüstungsmesse mal besucht für Filmaufnahmen, die wir gemacht haben, für einen Film über den Irak. Und das ist schon beeindruckend, was da also in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut wird, in Lizenz für europäische Rüstungsfirmen. Ein ganz wichtiger Partner für die Rüstungsindustrie, ihr seht schon, es geht alles nur noch um Krieg und Rüstung. Ein wichtiger Partner für die Rüstungsindustrie ist Israel. Israel hat, vielleicht kommen wir da drauf noch zu sprechen, hat also Verträge sogar mit der Europäischen Union, um eben halt die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Drohnenentwicklung und so. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der womit sich Israel praktisch einen Namen gemacht hat und auch Überwachungstechnologie, darauf sind sie spezialisiert. Und getestet wird das in den Flüchtlingslagern der Palästinenser und das wird dann getestet und wird dann vorgestellt als erfolgreich getestet hier und dort, auch in Kriegen und Krisen, an denen Israel gegen die Palästinenser teilgenommen hat. Und das geht dann auf den Weltmarkt. Also so hat sich das entwickelt. Aber die tatsächliche Produktion, zum Beispiel jetzt in Syrien, alles zerstört. Der Versuch, die Produktion, die also das Land selber aufrechterhalten hat, wieder aufzubauen, wurde durch Sanktionen unterbunden, durch Europa und durch die Amerikaner. Und jetzt wird das Land überflutet mit Waren aus der Türkei und woanders her. Also die eigene Ökonomie dieser Länder ist tatsächlich über die ganzen Jahre hin komplett zerstört worden. Ja, die Größenordnung vom militärisch-industriellen Komplex vom Nahen Osten viel zu wenig abgebildet. Müsste man viel mehr zu arbeiten, müsste man viel mehr Informationen zu bereitstellen, was das auch für eine ökonomische, politökonomische Größenordnung abbildet und wie abhängig diese Staaten auch von der Produktion von diesen Rüstungsgütern sind und auch der Vermarktung dieser Rüstungsgüter. Das wäre sicherlich auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Feld. Wir müssen jetzt aus Zeitgründen ein wenig auf unserem Zeitstrahl nach vorne springen. Wir überspringen mal, leider müssen wir das tun, überspringen wir Dinge wie den Irakkrieg 2003. Wir müssen die Installation des großen Freiluftgefängnis in Gaza überspringen und kommen ins Jahr 2011. Denn 2011 war nochmal ein wichtiges Jahr auch für Syrien, um das es ja heute auch viel geht. Und Karin, kannst du für unser Kneipenpublikum ein bisschen einordnen, was war 2011 für ein Jahr für Syrien? Welcher Krieg fand dort statt? Welche lokalen, regionalen, aber auch internationalen Akteure waren beteiligt an diesen militärischen Auseinandersetzungen? Welche Sanktionsregime spielten hier wirtschaftlich eine Rolle? Von wem wurden die ausgeübt? Und inwiefern strahlen auch diese wirtschaftlichen Sanktionen und auch die militärische Präsenz noch in die Gegenwart? Also es war ja die Zeit des sogenannten arabischen Frühlings. Tunesien, also diese Protestbewegung in Tunesien und in Ägypten, das war ja im Jahreswechsel 2010, 2011. Ich war damals tatsächlich in Syrien und bin von Syrien aus, von Damaskus aus damals nach Kairo geflogen, wo dieser Tahrirplatz im Zentrum von dieser Bewegung stand. Und habe das dann da beobachtet kam dann zurück nach Damaskus. Und die Leute waren hoch interessiert daran, um zu erfahren, was da sich abgespielt hat. In Syrien selber war die Situation absolut ruhig. Also der Präsident Bashar al-Assad, der ja dann der 2000 an die Macht gekommen war, der hatte ja sozusagen die Fenster aufgemacht in Syrien und hat also riesige Veränderungen gebracht, also eine Öffnung des Landes auch nach Europa. Das Land war voll mit europäischen Studierenden, mit europäischen Firmen. Das Geschäft boomte, vor allen Dingen mit dem Tourismus. Überall wurden Hotels erneuert und neu aufgebaut und also eine Besuchergruppe nach der anderen marschierte durch die Altstadt. Man fand da manchmal keinen Platz mehr auf den engen Straßen. Es war wirklich, das Land war also, es boomte. Und es gab sehr viele Gesprächskreise über eine neue Verfassung. Natürlich, es gab viel Diskussionen. Immer wieder wurden Leute auch verhaftet, andere wurden freigelassen. Also es war eigentlich, Syrien war ein ganz anders als in Tunesien und in Ägypten, waren die Leute, ich habe damals viele Interviews mit jungen Leuten gemacht auch, später auch mit solchen, die sich dann an den ersten Demonstrationen beteiligt hatten. Aber eigentlich waren alle sehr positiv und haben gesagt, wir haben hier schon so viele Veränderungen, also im Gegensatz zu Hafez vorher, zu dem Vater von Bashar al-Assad, hat sich sehr viel getan und sie waren, glaube ich, sehr froh, dass so viele Ausländer auch im Land waren. Also die haben sie ja sehr begrüßt. Sie konnten auch reisen, das war wichtig. Sie konnten auch nach Europa in Austauschprogramme kommen. Dass dann diese ersten Proteste sehr schnell in Gewalt umschlugen, war ein Unterschied zu dem, wie es in Kairo und in Tunis ausgegangen war. Da spielte der Waffengebrauch kaum eine Rolle, aber in Syrien von Anfang an. Und das liegt wahrscheinlich daran, oder nicht wahrscheinlich, sondern meiner Ansicht nach wirklich, dass die Muslimbruderschaft ein Interesse hatte. Die Muslimbruderschaft spielte sowohl in Tunesien als auch in Ägypten eine Rolle und später wurde da ja auch der Morsi als Präsident gewählt, also der vorher bei der Muslimbruderschaft eine wichtige Rolle gespielt hatte. Und es gab Diskussionen, dass die sunnitische Muslimbruderschaft, eine politische Partei, die in den ganzen Ländern eigentlich verboten war, also eine religiös-politische Partei, dass sie sozusagen diese Entwicklung nutzen wollten, um ihre eigene Macht auszubauen. Man muss wissen, dass auch die Hamas eine Partei der Muslimbruderschaft ist. Die spielten in den Flüchtlingslagern, auch in Syrien, eine Rolle. Die Demonstrationen waren am Anfang sehr eindeutig, dass die Leute mehr Mitspracherecht haben wollten bei Entscheidungen. Also sie forderten eine neue Verfassung, sie forderten eine neue Rechtsprechung, sie forderten eine Öffnung der Gefängnisse. Es gab viele Gefangene, politische Gefangene noch in Syrien. Und politische und wirtschaftliche also Teilhabe für alle. Denn es gab so ein bisschen so ein System, dass die Baas-Partei sich gerne bevorzugte, also dass sie auch Leute bevorzugte, die Mitglieder der Baas-Partei waren. Das war eine ganz konkrete Kritik auch bei diesen Protesten. Aber dann kam es eben halt zur Auseinandersetzung mit Waffen in Dera. Das liegt direkt an der Grenze zu Jordanien auf der einen Seite und an der Grenze zu Israel auf der anderen Seite, zu den besetzten Gebieten. Und da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Auf jeden Fall ist festzuhalten, dass also in Dera die ersten öffentlichen Gebäude angezündet wurden und es die ersten Toten gab, und zwar auf Seiten von Demonstranten, wo Geheimdienstler eben halt geschossen haben auf Demonstrierende. Und dann wurde umgekehrt auch auf die staatlichen Strukturen und Vertreter geschossen. In Damaskus und allgemein war es dann so, es gab ein allgemeines Waffenverbot für die Polizei. Aber viele Polizisten wurden getötet. Also es war von Anfang an eigentlich eine sehr gewaltsame Konfrontation. Von beiden Seiten, muss man sagen. Und wir hatten das dann auch, also in Latakia wurde ein Bus mit Soldaten in die Luft gesprengt oder beschossen, glaube ich, damals im Norden zur Grenze zur Türkei wurde ein Ort überfallen. Da wurden, glaube ich, über 100 Soldaten in ihren Unterkünften ermordet. Also es war sehr gewalttätig und ich bin ja damals auch da gewesen, das war Ende 2011, Anfang 2012, als dann so diese islamistischen radikalen Gruppierungen wie die Nusra-Front auftrat, also der Islamische Staat im Irak und in der Levante gründete sich, also der kam von Irak rüber nach Syrien. Und dann im Jahr 2012 gab es ein Riesenprogramm der CIA, wo ganz, ganz viele Waffen nach Syrien transportiert wurden. Und das Land wurde unter Sanktionen gestellt. Die Europäische Union hat sich politisch zurückgezogen und das war sozusagen die Isolation Syriens, hat dann dazu beigetragen, dass der Konflikt extrem eskaliert ist. Man kann sie nicht alle aufzählen, die da Finger im Spiel gehabt haben. Man kann also drei Ebenen feststellen. Es gab natürlich auf der lokalen Ebene Konflikte, aber die hauptbewaffnete Gruppe waren die Muslimbrüder. Zumindest für das Jahr 2011, 12 wurde ja die Freie Syrische Armee gegründet in der Türkei. Übrigens am gleichen Tag gab es eine große oppositionelle Konferenz in Damaskus mit über 150 Oppositionellen, die gesagt haben, es sollen keine Waffen eingesetzt werden, alle Gefangenen sollen freigelassen werden und man soll kein Militär in die Wohnviertel bringen. Also sie haben eine ganz klare, nicht gewalttätige Auseinandersetzung gefordert mit der Regierung. Einen nationalen Dialog haben sie gefordert. Aber in der Türkei wurde diese Freie Syrische Armee gegründet, die eben stark angeführt wurde von den Muslimbrüdern und die bestimmten die Berichterstattung und eben im Fortlauf auch das Geschehen in Syrien. Wir hatten also die lokalen Kräfte. Ich habe mit einem UN-Vertreter damals 2012 in Damaskus ein Interview gemacht und habe gefragt, was würden Sie denn sagen, wie viele bewaffnete Gruppen gibt es denn in Syrien und wie würden Sie die einordnen? Und dann sagt er, also das Sofa, auf dem Sie sitzen, da haben schon über 1000 Vertreter von verschiedenen Gruppen, also über 1000 Gruppen haben sich hier gemeldet und alle haben gesagt, wir vertreten die Mehrheit in Syrien. Also er sagt, es ist völlig, also ein Wildwuchs, ne? Das fing an von Leuten, die irgendwo eine Straßensperre aufgebaut haben, um Leuten Geld abzuknüpfen. Aber Waffen waren auf einmal überall, bis hin zu den Gruppen, die gezielte Anschläge machten. Und schwere Angriffe in Damaskus auch, mit vielen Toten. Sie wurden unterstützt von regionalen Kräften, also Katar, Saudi-Arabien, haben zusammen mit den USA und der Türkei Waffen geliefert, und Jordanien hat ausgebildet Gruppen, die dann nach Syrien hineingeschleust wurden, und die USA hat das mit einem CIA-Programm finanziert, Timber Sycamore, da findet man unter diesem Stichwort, also Timber Sycamore, das ist ein ganz spezielles Holz, das Sycamore-Holz, der Sycamore-Baum hat ein spezielles Holz. Damit wurde dieser Krieg befeuert. Waffen kamen aus Libyen, also die wurden übers Mittelmeer in die Türkei gebracht und dann von der Türkei nach Syrien. Also das hat eigentlich die Situation eskaliert. Dann haben 2014 haben die Amerikaner vom Golf her Raketen geschickt, also Cruise Missile nach Syrien, und zwar waren die Ölfelder im Osten des Landes, also Syrien hat ja Ölvorkommen, die waren besetzt worden, erst von der Freien Syrischen Armee, dann vom IS, also von Al-Qaida, Islamischer Staat, vorher noch von der Nusra-Front, dann vom Islamischen Staat, dann von den Kurden mit Unterstützung der Amerikaner, die dann sozusagen bis heute dort die Kontrolle haben. Also amerikanische Soldaten sind immer noch auf den Ölfeldern. 2014 haben die Amerikaner also militärisch eingegriffen, 2015 Russland auf Bitten des Iran damals. Und Russland und Iran haben mit der libanesischen Hisbollah die syrische Armee unterstützt. Ja, also man sieht daran, dass die NATO war beteiligt, die europäischen Länder waren beteiligt, die Golfstaaten, die Türkei ganz besonders, aber international eben halt vor allen Dingen die Amerikaner, und die Russen haben versucht, mit den Amerikanern zu kooperieren militärisch gegen den Islamischen Staat, weil es offiziell dann hieß, wir führen hier einen Antiterrorkrieg. Aber die Amerikaner haben sich nicht drauf eingelassen und haben dann praktisch ein Stück des Landes abgetrennt. Auch durch die Sanktionen wurde das Land isoliert, und das hat eben zum endgültigen Zusammenbruch der Ökonomie Syriens beigetragen. Ja, Stichwort BRICS. In den letzten Jahren sind China und Russland als zentrale Akteure im Nahen Osten aufgetreten und haben die traditionellen Machtverhältnisse herausgefordert, könnte man sagen. Also Projekte wie die neue Seidenstraße und strategische Abkommen verändern da die geopolitische Lage. Und wie reagiert da das sogenannte Wertewesten drauf? Also dass beispielsweise China Länder wie Saudi-Arabien und den Iran an einen Verhandlungstisch bringt? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn dieser Zusammenschluss mit BRICS, der eben sehr viele arabische Länder und auch anspricht, wurde sehr positiv beobachtet. Vor allen Dingen im Jahr 2023 war es, glaube ich, als China, eben im März 2023, als China Iran und Saudi-Arabien miteinander an einen Tisch brachte und sie unterschrieben also die Wiederaufnahme ihrer Beziehungen, was auch bis heute hält übrigens, das ist wichtig. Das baute natürlich auf, also gerade China und BRICS haben aufgebaut auf regionalen Versuchen der Staaten, ihre Konfrontation zurückzunehmen. Also Saudi-Arabien und Iran haben schon vor dieser Vereinbarung, vermittelt durch Irak und durch Oman, gab es also Beziehungen zwischen beiden Ländern und Versuche, ihre Konfrontation zurückzunehmen, wieder miteinander zu kooperieren, um auch regionale Stellvertreterkriege wie im Jemen oder auch in Syrien oder auch im Irak oder auch im Libanon zu lösen. Und diese ganze Entwicklung wurde ganz stark unterstützt von Russland. Die haben auch einen Plan vorgelegt, wie Frieden und Sicherheit in der persischen Golfregion herbeigeführt werden kann, mit Unterstützung der Vereinten Nationen. An all diesen Entwicklungen war der Westen nicht interessiert tatsächlich. Also Russland hat versucht, damals seinen Vorschlag auch in den Sicherheitsrat zu bringen, damit es eine Resolution gibt, die das offiziell unterstützt, also eine Konferenz zwischen den Anrainerstaaten des Persischen Golfes, eine Abrüstungskonferenz, Sicherheitskonferenz, um miteinander zu kooperieren, statt weiter in Stellvertreterkriegen sich auch zu schwächen tatsächlich gegenseitig. Und der Westen war an dieser ganzen Entwicklung nicht interessiert, hatte aber keine reale Antwort darauf. Aber mit dem Beitritt von Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten zu BRICS, das war Anfang 2024, war also der Westen ja auf den Plan gerufen, weil das handelte sich eigentlich um ein Zusammenwachsen der Region, die sie immer kontrollieren wollten. Wir haben am Anfang über die Interessen der Briten gesprochen, über die Kontrolle der Seewege und natürlich auch der Rohstoffe. Also Öl war ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt so entdeckt worden, spielt natürlich dann immer weiter eine große Rolle. Aber jetzt sah man auf einmal, dass diese Regionalstaaten also miteinander kooperieren wollten und auch mit Russland kooperierten und mit China. Und dieses Interesse an BRICS, was ja ein politisches und wirtschaftliches Bündnis in erster Linie ist, das widerstrebte eigentlich den Zielen von Europa und den USA in der Region. Und dieses Projekt der Seidenstraße ist ja von China, ich glaube es war 2013, haben sie es, glaube ich, ausgerufen, und es war sehr erfolgreich. Also sie haben ja auch, Iran ist Mitglied geworden, Irak ist Mitglied geworden, Syrien ist Mitglied geworden in diesem Projekt. Sie konnten es nicht umsetzen aufgrund von Kriegen und Krisen, aber es gab die Erklärung dazu. Und dann hat Europa ja ein Gegenprojekt entwickelt von so einer weltweit umspannenden, sie nennen das Europe Gateway, also Gateway, das Tor zur Welt. Alle sollen miteinander über Transportkorridore, grüne Transportkorridore verbunden sein. Das sollte so ein Gegenprojekt sein. Also wir sehen, dass dieser Prozess des Zusammenwachsens und der Kooperation wurde konterkariert durch Europa und die USA, indem sie ihnen immer Gegenprojekte in den Weg stellten und mit einzelnen Staaten versuchten, einzelne Staaten da wieder herauszubrechen. Ganz konkret Indien zum Beispiel ist ja auch Mitglied von BRICS. Europa hat mit Indien so einen grünen Transportkorridor durch Saudi-Arabien und Israel auf den Weg gebracht. Man wird mal abwarten, ob das tatsächlich auch umgesetzt wird, weil das natürlich viel Geld auch bedeutet. Aber da setzt zum Beispiel Israel ganz stark drauf, weil sie damit auch an Bedeutung gewinnen würden. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass die europäische Außenpolitik in Bezug auf die Region gesagt hat, es gibt in der Region in Zukunft eine Frontlinie zwischen den Staaten, die dem Iran nahestehen, und den Staaten, die Saudi-Arabien nahestehen. Und Europa steht Saudi-Arabien nahe, geht aus diesem Projekt hervor. Und deswegen verläuft diese Frontlinie praktisch, wie soll man sagen, Saudi-Arabien, Israel, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, alles, was südlich davon ist, und alles, was nördlich davon ist, Libanon, Syrien, Irak und Iran, sind sozusagen die Schlechten, ne? Also die dort für Unruhe stiften. Das war die europäische Position, wurde von den Chinesen ausgehebelt, indem sie diese beiden, Saudi-Arabien und Iran, zusammengebracht haben. Und jetzt durch den Krieg in Gaza und durch den Sturz oder die Veränderung in Syrien werden neue Machtverhältnisse geschaffen in der gesamten Region. Und das wird unterstützt vom Westen. Also es ist tatsächlich, wir sehen in der Region einen Kampf um die Vorherrschaft in der neuen multipolaren Weltordnung. In dieser Region, der Westen will diese Region kontrollieren. Und Herr Netanyahu spricht jetzt auch von einem neuen Mittleren Osten, der noch weiter ausgedehnt werden soll. Da geht es ganz klar um Macht und um Kontrolle. Ja, in Europa wird ja manchmal vom Imperialismus auf Filzlatschen gesprochen in der Vergangenheit. Also Angliederung an die EU, NATO-Osterweiterung. Ich denke, von dieser Phase, dieses Filzlatschen-Imperialismus kann im Nahen Osten keine Rede sein. Da tobt der Imperialismus sehr offen und vor allem sehr brutal. Ich glaube, hinreichend Beispiele hat unser bisheriger zeitlicher Abriss schon geliefert. Wir sind ja jetzt in der Aktualität allmählich angekommen, in der Gegenwart. Und ich schlage vor, bevor wir über den 8. Dezember in Syrien sprechen, über Al-Jolani, HTS und so weiter, was es darüber alles zu wissen gibt, zunächst über eine tagesaktuelle Meldung zu sprechen, die Region Gaza wieder in den Fokus rückt, nämlich eine Äußerung des US-Präsidenten, die Rivera des Nahen Ostens. So zeichnet Donald Trump ein zukünftiges Bild von Gaza, das gegenwärtig noch einem Höllenloch gleiche. Was der Nahost-Rivera allerdings im Wege steht, ist die völkerrechtswidrige Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung. Karin, wie schätzt du denn die Entwicklung in Gaza und die der palästinensischen Bevölkerung gegenwärtig ein? Also wenn man aus der Region auf Gaza blickt, ist es natürlich ein Desaster. Und wenn die Libanesen auf Gaza blicken oder die Syrer, dann sehen sie praktisch ein bisschen in die eigene Zukunft. Also sie müssen damit rechnen, dass diese Verwüstung bei ihnen stattfindet. Der Libanon hat ja auch, also dieser schmutzige Krieg gegen Gaza ist ja auch auf den Libanon übertragen worden, September bis November letzten Jahres. Und das ist, ich denke, der Blick von der Bevölkerung oder von den Leuten aus der Region, den sollte man immer wieder versuchen, sich zu eigen zu machen, weil es ist ihr Land. Und was die Palästinenser machen, ist tatsächlich, dass sie wie ihre Olivenbäume mit den Füßen mit diesem Boden verbunden sind. Also das Bild ist nicht von mir. Es gibt Bilder, die so gezeichnet werden in der palästinensischen Kunst- und Kulturszene und der, ja, dass sie selbst jetzt, also ein Kollege hat geschrieben, der selber aus Gaza ist, ist zurückgegangen nach Jabalia, in eins der Flüchtlingslager im Norden von Gaza, und er sagt, das ist nur noch Trümmer und Staub. Und doch gehen sie zurück, weil das ihr Land ist. Und ich finde, warum sollen wir uns diesen Blick aneignen? Diese Menschen sind da, wo sie jetzt sind, weil der Westen, also auch unser Land, sich daran beteiligen, dass diese ganze Region zerstört wird, um sie zu kontrollieren. Und es gibt verschiedene Wege. Also diese Filzlatschen zum Beispiel sind das eine, wie das gemacht wird. Aber zum Beispiel immer zu sagen, wir sind für Menschenrechte und humanitär und helfen humanitär, während wir auf der anderen Seite Waffen liefern an Israel, und dann schicken wir die Bundeswehr, damit sie Nahrungsmittelpakete über Gaza abwirft. Das ist ein, das muss man sich vergegenwärtigen, das ist der absolute Widerspruch und bringt das so auf den Punkt, dass es eigentlich so oder so um eine Zerstörung geht. Alles, was vom Westen her da in den letzten 100 Jahren gemacht worden ist. Wenn man aus der Region auf dieses, auf Gaza blickt, dann gibt es so eine gewisse, also im Libanon, vor allen Dingen im Libanon und auch in Jordanien, gibt es eine ganz klare Position bei einem großen Teil der Bevölkerung, dagegen anzukämpfen, dass das weitergeht. Also dafür zu kämpfen, dass es aufhört. Und weil sie eben genau sehen, dass es auch ihre eigene Geschichte ist oder sein kann. Libanon war schon vor 82 von Israel wiederholt besetzt worden, hat also auch eine entsprechende Geschichte und ein entsprechendes Bewusstsein auch darüber. Nicht alle im Libanon, muss man sagen, aber viele. Und Jordanien besteht also zu über 50% aus palästinensischen Flüchtlingen. Also wollen eher zurück, ist ja auch ihr Recht, das Rückkehrrecht gibt es, als dass sie sagen, wir lassen zu, dass die aus dem Westjordanland jetzt auch noch vertrieben werden sollen, wie Trump das vorhat. Ägypten und Jordanien sind zudem ja mit Friedensverträgen mit Israel verbunden, was auch Israel wiederum verpflichtet zu bestimmten Dingen. Deswegen lehnen sie das natürlich ab, dass sie also die vertriebenen Palästinenser aufnehmen sollen. Und schon die Europäische Union und auch Deutschland haben wiederholt Geld angeboten und Unterstützung, damit diese Länder das machen sollen. Noch ist es eben so, dass Ägypten und auch Jordanien, also ich denke, wenn es wird für den Fall, dass es gewaltsam umgesetzt wird, die Vertreibung der Palästinenser aus dem Westjordanland, wo ja der Krieg jetzt auch praktisch fortgesetzt wird, nach Jordanien oder aus Gaza nach Ägypten, dann wird es beide Regierungen den Chef kosten. Also der König wird sich nicht halten können und auch der Sisi wird Riesenprobleme kriegen. Die Golfstaaten haben eine, die arabischen Golfstaaten, Saudi-Arabien führt ja im Moment die Front gegen die USA und sagt, nur wenn es einen palästinensischen Staat gibt, werden wir Israel anerkennen. Sie treten für Zwei-Staaten-Lösung ein. Aber wo soll denn dieser palästinensische Staat sein? Das ist ja ein Gebiet, was, also sie leben ja mit ihren Menschen in Flüchtlingslagern, auch auf dem eigenen Boden in Gaza oder im Westjordanland. Insofern ist es vielleicht eine Zusage daran, dass die Vereinten Nationen weiterhin eine wichtige Rolle spielen sollen in diesem Konflikt. Aber ich denke, die Saudis sind ebenso wie die Emiratis auch Spieler. Also sie wollen eigentlich ihre Position regional stärken, dadurch, dass sie sowohl mit Russland und China und BRICS kooperieren, als auch mit Europa und den USA. Und darin wird Palästina und Syrien jetzt auch und Libanon werden so zu Spielbällen, mit denen man Handel treibt. International gibt es jetzt einen großen Aufschrei gegenüber dem, was Trump gesagt hat. Aber ich denke, das ist auch, wie sagt man, also Augenwischerei, ja. Denn de facto wird ja Israel überhaupt nicht international gemaßregelt für das, was sie jetzt seit über einem Jahr gemacht haben mit den Palästinensern. Und es gibt die Entscheidung vom Internationalen Gerichtshof, die nicht akzeptiert wird. Also letztendlich denke ich, wenn die Bevölkerung sich, ja, wenn sie es nicht schafft, selber sich dort, also an ihrem Land festzuhalten, zu welchen Bedingungen auch immer, und Unterstützung bekommt aus der Region, von der Bevölkerung, nicht von Staaten, oder Unterstützung bekommt, indem zum Beispiel in Deutschland die Regierung für ihre Haltung zu der Region kritisiert wird, also der Widerstand in Deutschland oder die politische Kritik in Deutschland an dieser Politik ist ja extrem wichtig auch, dann wird es wahrscheinlich ja noch eine Zeit lang so weitergehen. Und zwar nicht nur in Palästina, sondern auch im Libanon. Trump ist so ein Vertreter des Kapitals natürlich. Er hat ja, ich glaube, er hat überhaupt kein Interesse an den Menschen oder auch nicht an der Geschichte, auch nicht am Völkerrecht. Insofern ist natürlich dieser ganze Konflikt auch ein Angriff auf die UNO und auf alle Vereinbarungen und Resolutionen, die getroffen wurden. Das sehen wir auch an diesem Verbot von Israel gegen die UNRWA, gegen die UN-Organisation zur Unterstützung der Palästinenser, die ja praktisch wie eine Art Regierung fungiert hat. Sie arbeitet ja mit Palästinensern in den unterschiedlichen Gebieten, auch im Libanon, auch in Syrien. Und das hat eigentlich die Palästinenser immer auch sehr stark zusammengeführt und auch befähigt, also eine politische Struktur, eine wirtschaftliche Struktur zu haben, die man hätte übertragen können auf einen Staat. Dennoch sehe ich eine Perspektive. Und zwar ist sie sowohl gesagt von jemand wie Gideon Levy, einem Journalisten von der israelischen Zeitung Haaretz, der lange Zeit in den besetzten Gebieten gearbeitet hat, als auch von Hassan Nasrallah von der Hisbollah, der ja getötet worden ist im September letzten Jahres von Israel. Also interessanterweise sind beide zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich keine Zwei-Staaten-Lösung geben kann, sondern in der Region nur einen Staat. Für alle Menschen, die da leben, mit gleichen Rechten. Ja, also kein religiöser Staat, kein jüdischer Staat, kein islamischer Staat, so, sondern ein ziviler Staat für alle Bürger mit gleichen Rechten, die in dieser Region leben. Und das ist de facto ja das, was die Bevölkerung wollte, als sie gefragt wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Was wollt ihr für die Zukunft? Das ist tatsächlich die Lösung. Aber das ist natürlich nicht, was der Westen will. Ich denke, von BRICS her gibt es einen völlig anderen Ansatz. Sie unterstützen das, ja. Aber das wird, ob das kommt, wie es kommt, wird wahrscheinlich noch lange dauern und wahrscheinlich noch mehr Kriege beinhalten. Ja, kommen wir zur gegenwärtigen Lage in Syrien. Karin, da ist ja im Dezember der Bashar al-Assad gestürzt worden. Und irgendwie, ja, war das ja ein mega schneller Kollaps, kann man sagen. Und wie erklärst du dir das, dass es so schnell ging? Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Bevölkerung in Syrien? Also, Der Niedergang von Syrien war eigentlich sehr deutlich für mich in den letzten 3-4 Jahren. Also jedes Mal, wenn ich da war, konnte ich sehen, dass die wirtschaftliche Lage schlechter geworden war. Und dass die Leute auch in gewisser Weise hoffnungsloser oder auch zorniger geworden sind, einfach nur auf die Situation. Nicht unbedingt auf Assad, sondern die ganzen Verhältnisse haben dazu geführt, dass es sehr viel Korruption gab und es gab Schmuggel und manche haben sich massiv bereichert und andere sind immer ärmer geworden. Die jungen Leute wollten nur noch raus aus dem Land, weil sie überhaupt keine Perspektive gesehen haben. Und für mich ist das Ergebnis der Sanktionen. Denn 2016, 17 war eine Aufbruchsstimmung. Also als Aleppo zurück unter der Kontrolle von Damaskus war, danach folgten ja viele Treffen, organisiert von Russland und Iran und der Türkei damals noch, um einen Dialog zu fördern innerhalb des Landes unter den verschiedenen politischen Gruppen mit der Regierung. Es gab Gespräche in Genf, die aber dann irgendwann auch eingefroren wurden. Und mit den Jahren wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann. Die syrische Armee hat angekündigt im Sommer letzten Jahres, dass sie sich neu strukturiert. Und sie haben sehr, sehr viele Soldaten und Offiziere freigelassen. Also freigelassen, sage ich ja, die eben halt im Kriegsdienst waren und die nach Hause. Es war ein ganz wichtiger Punkt auch der Bevölkerung. Sie haben das kritisiert, dass ihre männlichen Angehörigen so lange bei der Armee sein müssen. Eine Zeit, wo sie nichts verdienen, wo sie keine Ausbildung machen können und ihre Familien nicht wissen, wie sie leben sollen. Also, und auch die lokale Wirtschaft, der wurden ja Arbeitskräfte entzogen, indem die jungen Männer eben in der Armee sein mussten. Und daraufhin wurde dann beschlossen, die Armee wird umstrukturiert, auch mit Unterstützung Russlands. Und dadurch war natürlich die Armee geschwächt. Aber man hat das so jetzt nicht kommen sehen. Es war eine Entwicklung hinter den Kulissen, weil die Türkei und Syrien sich nicht über die Kurden einigen konnten. Also was geschieht mit den Kurden, weil natürlich die Kurden auch Mitspracherecht hatten und mal haben sie mit Damaskus geredet und dann haben sie sich aber wieder abgewandt und haben dann die Türkei bekämpft und die Türkei hat die Kurden in Syrien bekämpft und hat gesagt, die syrische Armee soll die Türkei unterstützen gegen die Kurden, aber das hat Syrien abgelehnt. Also es war eine Pattsituation und dann hieß es, es gibt Gespräche auf verschiedenen Ebenen zwischen der Türkei und Syrien und die gingen voran. Aber die Präsidenten sollten sich treffen. Und Erdogan hat gesagt, nur wenn Syrien ihnen hilft, die Kurden aus der Grenzregion zu vertreiben. Und Assad hat gesagt, ich treffe mich nur mit Erdogan, wenn er seine türkischen Truppen aus Syrien zurückzieht. Auch da eine Pattsituation. Und dann gab es offensichtlich den Plan, einen Vormarsch auf Aleppo zu organisieren, von Idlib aus. Das hat die Türkei wohl in Absprache auch mit den USA. Ich denke, auch Russland hat davon gewusst. Die Iraner waren auch darüber informiert. Das konnte man auch sehen. Die Vorbereitung konnte man über Satellitenaufklärung auch erkennen. Und das sollte erst im Frühjahr diesen Jahres stattfinden, um Druck auf Assad auszuüben, dass er irgendwie auf die Türkei zugeht. Und die Emirate und Saudi-Arabien haben ihm gleichzeitig versprochen, Assad, dass sie mit Europa und den USA verhandeln, dass die Sanktionen aufgehoben werden und dass er praktisch als Präsident von Syrien bleiben sollte. Irgendwas ist dann anders geworden. Ich denke, da spielte Israel und der Krieg gegen Libanon auch eine Rolle. Auf jeden Fall, dieser Vormarsch fing ja an, als die Waffenruhe im Libanon begann. Und da war niemand drauf vorbereitet, zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es einen Streit zwischen Bashar al-Assad und seinem Bruder Maher, der einen Teil der Armee führt. Er wollte kämpfen gegen diese Leute aus Idlib und Bashar al-Assad hat gesagt, warte mal ab, wie sich das entwickelt, wir bekommen Unterstützung. Also da gab es unterschiedliche Positionen. Es gab wahrscheinlich auch Bestechung innerhalb der syrischen Armee. Auf jeden Fall hat die Armee sich aufgelöst, hat nicht gekämpft gegen HTS und die Bevölkerung wusste überhaupt nicht, was passierte. Auch in Aleppo nicht. Also sie waren völlig konsterniert. Und Assad hat nicht gesprochen, bis er eben merkte, dass diese Hilfe, auf die er gewartet hat, nicht kam. Und auch dann hat er nicht gesprochen, sondern er hat sich einfach abgesetzt. Also die Leute sagen, er ist ein Feigling letztendlich gewesen und hat das Land im Stich gelassen. Aber er hat die Gelegenheit halt genutzt. Die Russen haben ihm angeboten, ihn nach Moskau zu bringen, wo seine Familie schon war, also seine direkte Familie. Und so konnten die dann eben einmarschieren in Damaskus. Man kann nicht sagen, dass die Bevölkerung durchweg ihnen zugejubelt hat. Die meisten waren in ihren Häusern. Es gibt immer welche, die in der Situation dann auch Beifall klatschen und die eben halt wahrscheinlich sich auch tatsächlich gefreut haben. Es haben sich viele gefreut, dass Assad nicht mehr da ist. Aber nicht das, was dann kommt, weil sie auch nicht wissen, was aus dem Land wird. Und heute Morgen habe ich noch mit einem Kollegen gesprochen in Damaskus, der sagte, wir wissen überhaupt nicht. Die verkaufen gerade unser Land. Hatte es verkauft, unser Land. Sie geben, sagen, die Ölquellen können privatisiert werden und wir machen hier Public-Private Partnership mit Europa und wir kriegen Geld aus Katar und Geld aus Saudi-Arabien und dafür könnt ihr dann hier die Märkte übernehmen sozusagen. Ihr könnt also hier billig produzieren für den europäischen Markt. Und er sagt, die verkaufen unser Land und wir sind dann hier die zukünftigen Sklaven, wir dürfen für die arbeiten, aber nicht für uns. Also es gibt eine ganz große Unsicherheit in Syrien. Die unmittelbaren Reaktionen, die reichten ja von direkter Kontaktaufnahme mit HTS seitens der EU zum Beispiel. Also einige Außenministerinnen und Außenminister haben sich ja da direkt in die erste Reihe gestellt, auch fotografisch festgehalten auf einigen Gipfeltreffen. Nach dieser Machtübernahme, andere unmittelbare Reaktion war ja auch zum Beispiel die Ausweitung der Besetzung der Golanhöhen seitens der israelischen Armee auf dem Gipfel des Hermon. Der Spiegel hat das hier so schön betitelt mit einer Vorwärtsverteidigung. Israel marschiert inzwischen über UN-Pufferzonen hinaus, ist auf dem Golan, ist in Syrien, also in Nationalgebiet von Syrien und steht inzwischen 40 Kilometer vor Damaskus mit IDF-Truppen. Also Syrien scheint gegenwärtig ein Zankapfel unterschiedlichster Einflussgrößen zu sein. Teilweise Königsmacher, also die überhaupt Al-Jolani jetzt mit in diese Position gehievt haben und seine schwer überschaubaren HTS-Milizen, die sich ja aus über 60 Kleinstgruppen zusammensetzen. Das bleibt schon schwer durchschaubar genug. Aber nun gibt es so viele internationale Einflussgrößen, die sich probieren, ein Stück von diesem Kuchen zu sichern. Deswegen, Karin, die Frage, wie schätzt du die Perspektive für Syrien jetzt konkret ein? Wie geht's weiter? Ja, die Glaskugel habe ich jetzt noch nicht vor mir. Aber das Bestreben von Israel ist ganz klar, seine Position in Syrien auszubauen. Also sie hatten schon während des Krieges vor, die Golanhöhen einzunehmen, was sie indirekt tatsächlich auch gemacht haben, dass sie Dera, diese südwestliche Provinz, die an Jordanien und Israel grenzt, übernehmen, dass sie bis Sweida vordringen. Also Sweida wird von Drusen kontrolliert, die Stadt und die Provinz. Und sie sind auch jetzt schon bei den Drusen gewesen und haben Gespräche mit denen geführt. Und sie sind, es sind Sonderkommandos eben halt bis also entlang der südlichen Grenze von Syrien nach Jordanien. Sie sind vorgedrungen bis zu diesem US-amerikanischen illegalen Stützpunkt Al-Tanf, wo US-Truppen und britische Truppen auch sind. Also das heißt, Israel nutzt augenblicklich die Situation und weitet die Kontrolle weiter aus und festigt die Kontrolle direkt am Golan, indem sie Militärposten aufbauen, Stützpunkte. Vom Berg Hermon aus können sie jetzt die gesamte Straße von Beirut nach Damaskus überwachen. Und sie haben da auch ein Überwachungssystem installiert, was zum Beispiel sämtliche Handys kontaktiert. Also wenn man da mit einem Handy unterwegs ist, es ist mir selber so gegangen, ist man auf einmal in einem israelischen Netz. Also haben sie schon gemacht. Ich denke, sie sind auch zivil in dem Land unterwegs, denn es gibt ja de facto überhaupt keine richtige Kontrolle da. Und manche sehen Syrien in einer Drei- oder auch Vierteilung, ähnlich wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Siegermächte sozusagen teilen sich dieses Gebiet auf. Die Türkei den Norden, Israel den Süden, die Amerikaner den Osten. Die Frage ist, ob eventuell, wer eventuell die Küstenregion kontrollieren kann, vielleicht sogar Russland. Aber sie haben ja zwei Stützpunkte daran, also den Luftwaffenstützpunkt und die Hafenanlage in Tartus. Das ist alles eine Frage der Verhandlung, muss man tatsächlich sagen. Also ob es tatsächlich dazu kommt oder ob es nicht doch zu inneren bewaffneten Konflikten kommt. Weil Jolani ist auch von den eigenen Leuten nicht unbedingt, von allen wird er nicht unbedingt unterstützt. Und es kann sein, dass er jetzt derjenige ist, der Türen aufmacht, um Geld und wirtschaftliche Entwicklung ins Land zu bringen. Und die Aufhebung der Sanktionen ist ja schon angekündigt worden oder die Lockerung der Sanktionen. Aber es kann sein, dass das eben manchen bewaffneten Gruppen nicht gefällt und dass sie ihn stürzen oder auch töten. Also viele in Syrien sind auch der Meinung, dass das eine Option, nicht Option, aber eine mögliche Entwicklung sein kann, dass also neuer Krieg ins Land kommt. Und interessant ist natürlich, dass die gleichen Mächte, die schon 2011 an der Entwicklung des Krieges beteiligt waren, immer noch dabei sind. Also es hat sich ein bisschen ausgedünnt. Jetzt ist sichtbarer, wer sozusagen die Führung hat. Es geht ganz klar um die Kontrolle der Region, um die Stärkung von Israel in der Region. Es kann zu einem Konflikt zwischen Israel und der Türkei kommen. Ich finde es außerordentlich schwierig, da Voraussagen zu machen. Man muss sehr genau hingucken, wer mit wem spricht, wie gesprochen wird. Und ich glaube, die Europäer oder vor allen Dingen die Deutschen vertreten in der Region sicherlich eigene Interessen, um mehr Einfluss nehmen zu können, auch auf den Libanon und perspektivisch auch auf den Irak. Aber sie handeln auch ganz stark in einem übergeordneten Interesse für Israel. Und das im Auftrag der Amerikaner. Das ist bei der letzten Regierung ganz deutlich geworden, bei der Außenministerin. Die Frage ist, wie wird es aussehen bei einer neuen Regierung? Aber ich glaube, im Prinzip ändert sich da an dieser Haltung erstmal nichts von Deutschland aus. Denn Gott sei Dank, der CIA ist hart, kämpft für die Menschheit auf jeder Art, mit Kanonen und Spionen, mit Geldern und Lügen, wer wird wohl als nächster Entwicklungshilfe kriegen? CIA, ja, Karin, vielen herzlichen Dank für den starken Überblick. Das war schon echt ein krasser Ritt, kann man sagen. Verursacht vielleicht ein bisschen Kopfschmerz. Ja, kann man ja vielleicht, zweimal hören. Genau, vielleicht kannst du ja nochmal in Zukunft zu uns kommen und wir picken uns was raus. Genau, also dann an alle, die zuhören, kauft euch Karins Buch Krieg im Nahost. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst. Danke für eure Einladung. Ciao. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.